Hallo und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe des wirklich immer hörenswerten E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute einen Gast, Peter. Hallo Peter. Hallo Thorsten, grüß dich. Und wir haben uns heute eine Mammutaufgabe vorgenommen. Und zwar besprechen wir heute eine Sendung des Podcasts Lage der Nation. Das heißt eigentlich zwei Sendungen des Podcasts Lage der Nation von Ulf Burmeier und Philipp Banse, die hier einen wirklich großartigen Job abgeliefert haben zum Thema öffentliche Verwaltung. Und zwar ging es genau darum. Wir gehen nämlich der Frage nach, wie es eigentlich sein kann, dass unsere Verwaltung in Deutschland auf allen Ebenen bei der Digitalisierung anderen Ländern mindestens 20 Jahre hinterherhinkt. Und damit haben sich die beiden beschäftigt und haben richtig viel Arbeit reingesteckt. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Ja, dann machen wir das doch. Genau, dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Punkt, den wir uns rausgefischt haben. Es gibt diesen elektronischen Personalausweis, klar, muss man freischalten lassen, aber dann hat man die technischen Voraussetzungen für eine digitale Unterschrift und mal ganz ehrlich, die ist wesentlich glaubwürdiger als jede Unterschrift auf Papier, die man beliebig fälschen kann. Da müssen wir gleich das erste Mal reingehen, oder Peter? Ja, sagen wir so, also nochmal vielleicht ganz kurz zur Zusammenfassung, also der Podcast ist wirklich eine ganz gute Tat und die haben nach eigener Angabe ja 6-7 Monate recherchiert, haben sich da wahnsinnig Mühe gemacht, sie haben das selber bezeichnet als das dickste Brett, das sie jemals gebohrt haben und das ist natürlich ohne Zweifel so. Trotzdem sind wir natürlich manchmal ein bisschen besserwisserisch unterwegs, weil wir ja das nicht aus der Brille der, sage ich mal, Normalbürgerinnen und Bürger sehen, sondern manchmal so ein bisschen den Anspruch ja haben, für das Fachpublikum unterwegs zu sein. Und was mir an der Stelle aufgefallen ist, also in dem Podcast wird relativ häufig, werden so Dinge wie Schriftformerfordernis, Identifikation, Authentifikation, werden also häufiger ein bisschen durcheinander geworfen. Und wie soll ich sagen, Das macht halt, also das ist halt so schwierig, weil an der Stelle wirklich bedeutende Inhalte dahinter sind. Und das ist halt das, was man nicht durcheinander werfen darf. Und bloß jetzt einmal, um so ein Beispiel zu nehmen, also die elektronische Unterschrift, die hat halt nicht nur die Funktion, dass sie quasi die Identität nachweist, sondern sie hat vor allem auch so Dinge, wie dass sie das dem Unterschreiben bewusst macht, dass sie das Ende eines Dokuments darstellt, dass sie quasi so einen Erklärungscharakter dem Menschen bewusst macht. Und das ist also weit über die reine Verifikationsfunktion hinaus, haben wir also auch noch eine Warnfunktion und ähnliche Dinge. Und das muss alles zum Beispiel über elektronische Unterschrift nachgewiesen werden. Und was man immer nicht vergessen darf, elektronische Unterschrift ist einfach ein Formerfordernis, das in Gesetzen steht und die Verwaltung ja letztendlich nicht frei ist, sondern die Verwaltung nur die Gesetze vollzieht. Das heißt, wenn in einem Gesetz drinsteht, diese Formvorschrift ist gegeben, dann gibt es zwar ganz viele Dinge, was wir oft schon diskutiert haben, wie Normenscreening oder sowas, dass man halt die Gesetze durchschaut und dann schaut, wo kann man auf dieses Schriftformerfordernis verzichten und so weiter. Das nächste ist es, für die Verwaltung ist natürlich oft die Identifikation wichtig, also ich muss genau wissen, mit wem ich es zu tun habe und was man oft verwechselt, ist die Authentifikation, die ja beispielsweise für Amazon und ähnliche durchaus ausreichend ist, weil Amazon interessiert ja unterm Strich nur, ist es der gültige Inhaber eines gültigen Kontos und ist der Mensch in der Lage, auch am Ende dann die Rechnung zu zahlen. Aber ob das wirklich diese Person ist, die sich hinter dem Namen verbirgt, das ist gar nicht entscheidend. Das heißt, im Verwaltungsvorgängen haben wir teilweise Authentifikation, also sozusagen den Nachweis, dass ich Inhaber eines Kontos bin oder sonstige Eigenschaften irgendwie habe. Und die Identifikation, da geht es um die Daten der Person, die sozusagen die Identifizierung dieser einzelnen Person. Und das ist natürlich im Zweifel was anderes. Das heißt, Amazon ist es am Ende egal, wer das bestellt, Hauptsache es wird bezahlt. in der Verwaltung, wer Kindergeld beantragt, muss natürlich tatsächlich auch wirklich die berechtigte Person identifiziert werden. Und das ist einfach eine andere Anforderung. Deshalb ganz wichtig, also Schriftformerfordernis, Authentifikation und Identifikation auseinanderzuhalten. Ich glaube, wir haben sowieso vor, zu verschiedenen solchen Themen nochmal eigene Sendungen zu machen, aber ich will es bloß da ansprechen, weil da ist so ein bisschen vieles in einen Topf geworfen worden und manchmal nicht sauber unterschieden worden. Genau, und letztendlich muss man auch eins sagen, die EID ist genau das, was es sagt. Das ist eine elektronische ID. Das heißt, es ist das Äquivalent dazu, ich zeige meinen Personalausweis in der Behörde vor oder bei der Polizei. Das ist die EID für den Geschäftsverkehr im Internet, beziehungsweise im Geschäftsverkehr mit der öffentlichen Verwaltung. Also es ist keineswegs eine Signatur, eine Unterschrift oder ähnliches, sondern einfach nur eine ID, eine Identifikation. Das bin ich. Ja, und der, also sozusagen der die Eigenschaft, dass ich einen Verwaltungsvorgang auslösen kann, die kann ich entweder eben nachweisen durch, oder wenn es eine Schriftform erfordert ist, kann ich es durch die Unterschrift nachweisen, aber in der Praxis machen wir das in den Portalen mit der EID halt dann so, dass wir nur durch die Eigenschaft als angemeldete Person quasi unsere Berechtigung nachweisen. Naja. Könnte man viel über das Thema sprechen, aber ich glaube, man soll jetzt einfach ein bisschen auseinanderhalten. Genau, aber da kommen wir doch direkt gleich weiter zum nächsten Thema. Das sogenannte OZG, das Online-Zugangsgesetz. 2017 hatten Bund und Länder dieses Gesetz beschlossen und es enthält die Verpflichtung, ihre Verwaltungsdienstleistungen überwiegend bis Ende 2022 zu digitalisieren. In einem halben Jahr, ne? Das soll im halben Jahr fertig sein. Genau. Und es sind immerhin knapp 600 sogenannte Leistungen, also Behördenanwendungen von Personalausweis beantragen, über das Elterngeld beantragen, bis zum Wohnsitz ummelden, bis zum Antrag auf Genehmigung für das Befahren von Gewässern und bis hin zur Zuverlässigkeitsprüfung im Luftverkehr. Ja, das soll bis Ende des Jahres alles digitalisiert im Netz stehen. Dabei sollen Bürger und Bürgerinnen im Mittelpunkt stehen. Klingt gut, ist es aber nicht. Das OZG hat vor allem ein Problem, denn Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren, darunter versteht das OZG nicht das, was ihr darunter versteht. Da müssen wir jetzt einmal ganz kurz rein, und zwar geht es zum Thema OZG. Da habe ich diverseste Sendungen zugemacht zum OZG und unter anderem auch zu dem Reifegradmodell, was hier kurz angesprochen wurde, und auch zur Anzahl der umzusetzenden Leistungen. Da wurde zu Beginn des OZG 2017 ist das OZG verabschiedet worden. 2018 gab es dann den sogenannten Umsetzungskatalog und da standen 575 Leistungsbündel drin. Die 575 Leistungsbündel, das klingt echt nicht viel. Da denkt man ja, das hat man ja locker bis Ende 2022 umgesetzt. Aber wenn man sich das näher anschaut, sind das erstmal die 575 oder ich sage jetzt einfach mal die 600 wichtigsten Leistungen, die damals identifiziert wurden als die wichtigsten Online-Leistungen. Und wenn man sich das mal ein bisschen näher anschaut, stecken hinter diesen 600 Leistungsbündeln stecken weit über 2000 Einzelleistungen. Das sind Bündel zum Beispiel zum Thema Zuzug. Das sind so viele Einzelleistungen dabei, die beim Zuzug zu beachten sind. Oder das Thema Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Da sind, glaube ich, 40 oder 50 Einzelleistungen drin. Und wenn man das mal sich so genau anschaut, es gibt den sogenannten Leistungskatalog. Der liegt da nämlich dahinter und ist Basis dafür. Und dieser Leistungskatalog umfasst inzwischen fast 10.000 Einzelleistungen, die öffentliche Verwaltung über alle Ebenen erbringt. Ich muss dich korrigieren, ich habe heute nachgeschaut, es sind 10.958, also fast 11.000. Das, wie du mit den Leistungsbündeln, ich glaube, das ist ganz interessant, das nochmal zu erwähnen, weil das auch im Podcast nochmal angesprochen wird, wie viele Leistungen erbringt die Verwaltung überhaupt. Und du hast ja ein paar Beispiele genannt, was ich immer so schön finde, ist auch so ein Beispiel Führerschein. Da gibt es halt einen Führerschein für Personenbeförderung, einen Führerschein für Krankenfahrzeuge, einen Führerschein für Motorräder, für Pkw. Und so weiter. Das sind jeweils einzelne Leistungen. Dagegen in dem Leistungsbündel, das beim OZG zugrunde liegt, sind diese Dinge halt zusammengefasst. Und insofern sind diese 575 durchaus ein ganz heftiger Brocken. Und wie gesagt, das sind nur die wichtigsten. Was für mich immer ganz wichtig ist, also ungefähr auf den kommunalen Bereich, bei dem ja die meisten Sachen anfallen, ist es ja so, dass wir ungefähr von grob 100 Leistungen aus den 575 ausgängen. Also da ist eine ganze Menge mehr dabei. Und was auch immer ganz wichtig ist, das sind die klassischen hoheitlichen Leistungen. Und ich reite halt immer darauf rum, dass ich sage, es geht auch ganz viel um die Dinge, die im Alltag bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen müssen. Und die sind halt dort in dem Umfang überhaupt nicht erwähnt. Also beispielsweise ein Handyticket, ein digitaler Parkschein, also Automat für einen Parkschein, Handyparken oder wie das heißt, und solche Dinge oder Kita-Anmeldung und ähnliches, das sind alles die Dinge, die dort überhaupt nicht verzeichnet sind, weil das nicht die klassischen hoheitlichen Leistungen sind. Was da auch angesprochen worden ist, ist ein bisschen so der letzte Satz gewesen in dem Snippet, was du da eingespielt hast, wo es drum gegangen ist, ja, was erfordert denn eigentlich das OZG? Und da wäre dann sogar noch ein weiterer Satz gekommen mit ein PDF reicht aus. Und das ist natürlich nicht so. Ein PDF reicht nicht aus, sondern es muss eine Online-Anwendung sein. Und das Reifegradmodell beschreibt halt dann noch verschiedene Stufen. Also beispielsweise, ob Nachweise mit eingereicht werden können oder ob E-Payment mit angeschlossen ist. Und wenn dann das erreicht ist, dann gibt es noch als nächste Stufe zum Beispiel dieses Once-Only-Prinzip, nachdem es ja dann möglich ist, auch Nachweise von anderer Stelle mit anzufordern. Irgendwann gibt es dann auch die im Podcast angesprochenen proaktiven Leistungen, die sind aber im Reifegradmodell gar nicht da. Das wäre quasi eine fiktive Stufe 5. Naja, wir sind froh, wenn wir das Thema Once-Only erstmal geschafft haben, aber da ist noch ein weiter Weg hin. Ja, aber das ist genau das, also ganz so einfach, wie es dargestellt wird, ist es leider nicht, auch wenn es schön wäre, wenn es so wäre. Aber machen wir gleich weiter mit dem nächsten Punkt. Und dass das OZG nur vorne digitalisiert, aber nicht hinten. Wir konnten uns das aber nie so wirklich vorstellen. So, really? Das ist so? Ja, das ist richtig. Das Ding heißt ja auch Online-Zugangsgesetz und nicht Verwaltungsdigitalisierungsgesetz. Es wäre schön gewesen, wenn wir ein Verwaltungsdigitalisierungsgesetz bekommen hätten. Aber wir haben nur ein Online-Zugangsgesetz bekommen und da ist schlichtweg nur geregelt, wie der Online-Zugang zu passieren hat. Ja, jetzt aus meiner Sicht ist natürlich schon mal auch an der Stelle sehr deutlich, dass hier ganz oft verschiedene Dinge nicht unterschieden werden. Also einmal ist halt der Gesetzgeber angesprochen und so wie beim Online-Zugangsgesetz, wenn der Gesetzgeber halt nur den Online-Zugang so definiert und nicht die anderen Dinge, dann ist es das eine. Das andere ist das, dass manchmal halt auch Sachen angesprochen sind im Podcast von wegen, was müsste denn die Verwaltung damit tun? Und diese Ebenen, die werden halt nicht auseinandergehalten. Also letztendlich vollzieht die Verwaltung die Gesetze, ist aber dort natürlich an verschiedenen Stellen auch gefragt, Lösungen zu entwickeln. Und diese beiden Ebenen, die werden nicht auseinandergehalten und auch bei der Leistung ist es so, dass oft Leistungen auch angesprochen werden aus dem Justizbereich und aus dem Sozialversicherungsbereich und so. Also da macht man einen ziemlich großen Bogen auf. Ich denke, da kommen wir im Laufe des Podcasts nochmal auf das eine oder andere, ganz speziell, was um das Backend geht. Stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt so eine PDF eingereicht, weil wir uns im schönen Weilbach jetzt niederlassen wollen. Mit unserer Lage ist ja auch irgendwie ein Gewerbe. Stellen wir mal vor, wir hätten jetzt so ein PDF ausgefüllt, unterschrieben, hier eingereicht. Was würden Sie denn dann jetzt als nächstes damit machen? Dann würde ich das jetzt hier im System einpflegen quasi. Aber Sie würden quasi das PDF nehmen und abtippen? Ja. Klar. Vivian Hollenbach tippt also alle Daten, die wir zu Hause eingetippt haben in das PDF, tippt sie wieder von Hand in ihren Rechner, in eine hübsche Windows-Anwendung namens GWAN, kurz für Gewerbeanmeldung. Ja, ich bin ja sehr häufig unterwegs mit ganz vielen Leuten aus verschiedenen Rathäusern und ich lasse mir das dann auch berichten, wie das mit der Gewerbeanmeldung eben in der Praxis heute funktioniert. Und vielleicht erst einmal, wie hat es früher funktioniert? Das war also ein Durchschreibesatz mit so vielen Seiten, dass die Leute aus Verzweiflung den getrennt haben und zweimal in die Schreibmaschine eingespannt haben, weil das nicht durchgeschlagen hat. Und dann haben die das ausgefüllt und so weiter. So ist es früher im Amt quasi abgelaufen, wenn im Parteiverkehr jemand gekommen ist und der Gewerbe angemeldet hat. Heute funktioniert es inzwischen, wenn man die richtige Anwendung verwendet, so, dass die Dinge vollständig vollständig von zu Hause, von den Gewerbeanmelderinnen und Anmeldern quasi eingetragen werden. Im Amt kann dann nur noch geprüft werden, ob die sozusagen durch einen Überblick, ist das alles richtig erfolgt, stimmt das alles, ist das alles schlüssig, und dann kann das Ganze freigegeben werden, dann kann die automatische Nachbearbeitung wieder stattfinden. Und genau das Beispiel, das da genannt wurde, wie es in der Praxis im Parteiverkehr funktioniert, mit der Übernahme der Zahlung über einen Papierbeleg und so weiter, das ist genau natürlich bei Online nicht so, sondern bei Online wäre das über E-Payment durchaus möglich, auch gleich die Gebühr zu bezahlen, das Ganze mit zu verbuchen. Also das heißt, es gibt durchaus Gemeinden, die heute in der Lage sind, dieses mehr oder weniger voll, in dem Fall darf ich sogar sagen, vollautomatisch den Begriff an der Stelle zu verwenden, das Ganze abzuwickeln, und nur der Prüfschritt wird durch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gemacht. Also die Fälle gibt es bereits, und da ist einfach ein Beispiel gewählt worden von einer Gemeinde, die heute noch nicht so weit war. Genau, und ich glaube, ich sage das heute im Podcast noch ein paar Mal. Es kommt, also wir haben in Deutschland haben wir fast alles, was wir brauchen, da. Es kommt aber aktuell immer noch darauf an, wie viel Geld momentan die Kommunen gewillt sind auszugeben für die Digitalisierung. Es ist einfach extrem schwierig. Man muss sich vorstellen, dass alle Kommunen irgendwie das Gleiche machen und das auf unterschiedliche Art und Weisen. Und das ist einfach Wahnsinn. Ja, so ist es. Und das liegt auch daran, dass wir einen Föderalismus haben in Deutschland und hier auch tatsächlich jede Kommune das Recht hat, es so zu machen, wie es für die Kommune genau richtig abläuft. Ja, es ist natürlich traurig, und wir bemängeln das ja selber auch immer wieder, aber genau so ist es. Und zum Föderalismus und zur kommunalen Selbstverwaltung muss man natürlich sagen, okay, dafür bekommt man an anderer Stelle Dinge, nämlich die Kommunen werden dadurch flexibler, der Föderalismus führt dazu, dass natürlich niemand im Staat die Macht übernehmen kann, und die ganzen Checks and Balances, wie man so gern sagt, sind natürlich auch nach dem Dritten Reich entstanden. Das heißt, man hat hier versucht, nicht einen allmächtigen Staat zu kreieren, sondern einen sehr dezentral organisierten Staat zu kreieren. Und das ist halt der Preis dafür. Man sieht das jetzt die letzten Jahre sicher an der einen oder anderen Stelle anders. Und wir haben das im Corona-Kontext gesehen oder sonst was. Aber die Erkenntnis ist also nicht so alt, sondern man ist da durchaus bis vor vielen Jahren noch ganz gut gefahren mit dieser starken Dezentralität und der dezentralen Verantwortung. Aber jetzt kommen wir gleich mal zu einem Thema, was uns jetzt, glaube ich, mehrere Punkte begleitet. Ich spiele es jetzt mal ganz kurz ein. Aber dieser bunte Zoo an Software alleine wäre als solches noch kein Problem. Es gibt ja beispielsweise auch 1001 unterschiedliche E-Mail-Programme. Die werden auch von zahllosen Herstellern programmiert. Das macht aber nichts, denn was sie alle können, ist E-Mails austauschen. Ebenso kann man eine Textdatei mit 1000 anderen Programmen öffnen, ja, oder eine Bilddatei vom iPhone könnt ihr auch mit 1000 anderen Geräten anschauen. Das heißt mit anderen Worten, die Software alleine ist gar nicht so ausschlaggebend, wenn sich die Programme von verschiedenen Herstellern nur miteinander unterhalten können. Aber bei Fachverfahren für Behörden geht genau das in aller Regel nicht. Jede Personalausweissoftware kann sicher irgendwie einen Beleg auswerfen für eine Buchung, ja, Ausweis wurde bezahlt, aber den kann dann oft nur eine einzige Buchhaltungssoftware lesen, nämlich die Buchhaltungssoftware desselben Herstellers. Und sobald eine Gemeinde eine andere Buchhaltungssoftware kauft, heißt es wieder: Ausdrucken, abtippen, einscannen, ausdrucken und so. Ihr kennt das, wie ihr das eben aus Weilbach gehört habt. Die Frage ist, warum ist das so? Und die Antwort ist, in der Verwaltungs-IT fehlen bundesweite digitale verbindliche Standards, um Daten auszutauschen, um Daten zu speichern, um sie weiterzureichen. Welches Format muss ein Kassenbeleg haben? Welches Format muss die Anmeldung eines Laternenumzugs haben? All das sind Formate, die müsste man mal definieren. Bislang gibt es das allerdings nicht. Und in Behörden gibt es, etwas zugespitzt formuliert, genau einen einzigen Standard, und der heißt DIN A4. Ja, es stimmt, es fehlen Standards. Aber, und es stimmt, dass vor allen Dingen verbindliche Standards fehlen. Aber wir haben inzwischen hier auch einiges dazugelernt und auch einiges aufgeholt. Es gibt zum Beispiel die Webseite xoev.de. Muss man www davor schreiben, sonst funktioniert es nicht, da kommt man sonst aufs Filesystem. Aber dort sind zum Beispiel einige Standards definiert für den Datenaustausch. Und es gibt auch noch den sogenannten FIM. Das ist das föderale Informationsmanagement. Und im föderalen Informationsmanagement werden genau solche Dinge wie Laternenumzug zum Beispiel prozessual standardisiert und es werden auch die benötigten Datenfelder dafür vorgesehen und mit in den Standard reingeschrieben. Aber wie schon gesagt, die sind leider alle nicht verbindlich. Ja, also aus meiner Sicht ist es halt erst einmal schon dieses Beispiel mit der E-Mail, die da standardisiert ist und deshalb in allen möglichen Programmen abgerufen kann. Das trifft halt den Kern der Sache nicht, weil das Problem ist eigentlich was anderes. Wird per E-Mail eine Rechnung übermittelt und kann ich aus dieser Rechnung lesen, was ist die Mehrwertsteuer und was ist der Bruttobetrag und was ist der Nettobetrag? Oder wird ein Kalendereintrag übermittelt? Dann muss ich halt wissen, was ist die Uhrzeit und was ist das Datum oder so. Das heißt, bei den Standard geht es ja nicht nur darum, eine Nachricht von A nach B zu bringen, sondern es geht natürlich auch darum, die inhaltlich zu interpretieren. Dann zu dem Thema Verbindlichkeit muss man mal sehen, das wird so dargestellt, als wäre das jetzt eine neue Erkenntnis. Nein, der Gesetzgeber hat darauf reagiert und der Bund hat 2017 mit einer Grundgesetzänderung sogar dafür gesorgt, dass er die Möglichkeit hat, diese Standards vorzugeben und eben durch die Grundgesetzänderung ist der Bund jetzt in der Lage, diese Standards vorzugeben und jetzt müsste es halt auch tun. Und da muss man nicht einmal von den Bundesländern das Einvernehmen haben, sondern nur eine Zustimmung durch den IT-Planungsrat. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht eine unüberwindbare Hürde und dann könnte der Bund die Standards verbindlich vorgeben. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Und dann, wie du gesagt hast, aus dem Filmbaukasten ist es halt auch so, dass dort die fachlichen Standards entwickelt werden und aus denen könnte man dann auch die technischen Standards entsprechend ableiten. Und ich finde, das würde alles gehen, wenn man, und das ist der einzige Punkt, wenn man das für verbindlich erklären würde und wenn sich der Bund an dieser Stelle auch entsprechend durchringen würde, das mal endlich zu tun. Genau, aber da kommen wir gleich auch nochmal im Detail dazu, weil es geht weiter mit Folgen. Ein Manko ist allerdings, dass es keinen gemeinsamen Standard mit den Behörden gibt. Ne? Dort existiert XDOMIA, also ein eigener Standard, der nicht unmittelbar mit XJustiz, also dem Standard der Justiz, kompatibel ist. Die Folge ist, elektronische Behördenakten können die Gerichte kaum, auf jeden Fall wesentlich schlechter bearbeiten. Zitat von Florian von Allemann: Regelmäßig handelt es sich im Wesentlichen um eine sehr große PDF-Datei und das führt dazu, dass wir es im Austausch mit den Behörden teilweise mit Kraut und Rüben zu tun haben. Zum Beispiel könnte ich hier einfach Text auswählen, mir markieren, damit ich den halt später mir merken kann oder damit ich auch irgendwie den hervorhebe. Das würde in dem gleichen Moment, wenn jetzt jemand anders drauf sehen würde, das auch sehen. Ah, okay. Für uns alle, die wir irgendwie mit Textverarbeitung digital arbeiten, ist das natürlich seit 10 Jahren Standard. Aber in der Behörde ist das eben alles andere als ein Standard. Ja, das ist das Thema, was wir gerade gehört haben. Da geht es einmal um das Thema Austauschformate zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen, hier in dem Fall von Behörden und Justiz. Ja, es gibt den XDOMEA-Standard, es gibt auch den XJustiz-Standard und ich habe heute extra nochmal nachgeschaut im X-Repository. Da gibt es eine sogenannte Interop-Matrix, das werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Und auf dieser Interop-Matrix kann man ganz genau sehen, in welchen Bereichen die Standards kompatibel sind. Und wenn die Standards kompatibel sein müssen, ja, dann muss man sich halt drum kümmern, dass die beiden Standards kompatibel werden. Dafür gibt es Gremien und muss man sich nur dafür sorgen, dass diese Gremien auch miteinander sprechen. Und dann wurde ja noch angesprochen das Thema Zusammenarbeit in Dokumenten. Peter, ich glaube, da hast du noch was dazu zu sagen. Ja, mir geht es halt insgesamt um das, dass erst einmal die Bedeutung von digitalen Akten insofern unterschätzt wird, dass wir ja, wenn wir mit Bürgern und Bürgern und Verwaltung es zu tun haben, dass es sich um ein Überunterordnungsverhältnis handelt und dass deshalb erhöhte Dokumentationspflichten quasi bei der Behörde vorhanden sind, was im Ergebnis dazu führt, eine Akte ist halt nicht eine Ansammlung von Papier. Und wenn wir hier die Zusammenarbeit über Textverarbeitungsdokumente dargestellt wird, das ist was, das machen wir in der Verwaltung auch schon seit 40 Jahren. Also seit 83 haben wir Textautomaten eingeführt. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist was anderes, nämlich, dass diese Dokumente beweissicher sein müssen, dass sie in Gerichtsverhandlungen vorgelegt werden müssen und so weiter und so fort. Und da ist es halt so, dass diese Standards dann für den Austausch eben entscheidend sind. Diese Standards gibt es aber seit vielen Jahren und die sind genau wichtig, weil die zum Beispiel so Dinge beschreiben, wie funktioniert ein Inhaltsverzeichnis, wie wird die Vollständigkeit der Akte sichergestellt und sonst was. Das sind ganz elementare Punkte, die halt auch einfach wichtig sind. Und das, was man an verschiedenen Stellen macht, dass man sagt, okay, wenn ich das in der E-Mail ablege oder sonst was, ist das in Ordnung, das ist halt in der Verwaltungssicht nicht in Ordnung, weil das würde jedes Gericht sofort kritisieren und würde sagen, das ist keine vernünftige Aktenführung. Genau, bei der Aktenführung geht es immer um Beweissicherung und Nachweis, wer was, wie, wann und wo eingetragen hat und vielleicht noch warum. Ja, da gibt es ja diese Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung und da geht es halt auch um Vollständigkeit, um Nachvollziehbarkeit, um die Urheberschaft festzustellen und so weiter. Also da gibt es ein paar ganz wesentliche Punkte, die eben wichtig sind, um in einem Gerichtsverfahren nicht auf die Nase zu fallen. Und deshalb ist es halt auch so, dass man in der Verwaltung dann durchaus geneigt ist, das ordnungsgemäß zu machen. Positiven Beispiele, auf die wir bei unserer Recherche gestoßen sind, die wirken wie zufällig. Ja, da möchte ich noch was dazu sagen. Die positiven Beispiele, die sind nicht zufällig. Die positiven Beispiele sind natürlich auch von verschiedensten Herstellern, Fachverfahrensherstellern und sonstigen in den Markt gebrachte Anwendungen. Diese Anwendungen gibt es und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Kommunen haben das freie Auswahlrecht, welche Software sie einsetzen. Und wenn Ihnen die Software A besser gefällt als die Software B, dann setzen Sie Software A ein. Und wenn Sie meinen, Sie machen das ohne Software, dann machen Sie es ohne Software. Es gibt hier auch keine Verpflichtung dafür. Wobei, also einerseits würde ich natürlich der These, dass es zu wenig Strategie gibt, durchaus gerne folgen. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sprechen hier von einer gigantischen Breite. Das ist ja im Podcast da erwähnt, 11.000 Kommunen und so weiter, 16 Bundesländer, 400 Landkreise und kreisfreie Städte und so weiter. Das heißt, wir haben es natürlich mit einer gigantischen Menge auch zu tun und da gibt es immer sehr gute Beispiele und auch sehr schlechte Beispiele. Und es ist natürlich immer besser, wenn man die lauten, schlechten Beispiele erwähnen kann und nicht immer unbedingt nur die positiven Beispiele. Das ist einmal ganz lustig, übrigens, weil ja an verschiedenen Stellen auch immer wieder Ländervergleiche angestellt werden. Ich weiß genauso, dass in manchen anderen Ländern Deutschland durchaus als Referenz verwendet wird und gesagt wird, die Deutschen haben das aber ganz gut gemacht. Und es ist halt immer so, dass sich jeder die Beispiele raussucht, die zu seiner Argumentation auch passen. Und da gibt es natürlich in diesem großen, komplexen Feld ganz viele positive Beispiele und ganz viele negative Beispiele. Wir können auch nicht sagen, also die Ergebnislandschaft ist ja nicht identisch, sondern da gibt es halt Kommunen, die sind weiter, gibt es andere Kommunen, die sind nicht so weit, da gibt es Bundesländer, die sind weiter, es gibt ja einmal diese Länderrankings und alles Mögliche. Aber die Feststellung sozusagen, Deutschland ist weit hinten dran, die ist sicher in Ordnung, aber es gibt auch durchaus sehr viele sehr schöne Beispiele und genauso viele schlechte Beispiele. Auch Maureen Heine fordert, der Staat müsse zunächst mal ein Fundament bauen, für die Grundlagen sorgen. Sie bezeichnet also diese Grundlagen als Plattform und damit ist erstmal nicht gemeint ein staatliches Facebook, sondern eine Plattform, die bestimmte Basisdienste und Leistungen einfach bereithält, damit nicht alle das Rad ständig neu erfinden müssen. Ja, das ist genau mein Thema, was ich immer und immer wieder anbringe. Infrastruktur muss staatlich gestellt werden oder muss staatlich organisiert werden. Und dazu gehört Datenübertragungsinfrastruktur, Identitätsinfrastruktur, E-Payment-Infrastruktur, Standards, Schnittstellen und so weiter und so weiter. Und das muss staatlich organisiert werden. Das spreche ich immer wieder drauf an. Und da muss ich vollkommen recht geben. Ja, die Maureen Heine und der Peter Kuhn haben ja auch in einem Tagesspiegel-Background im Juni, glaube ich, ein sehr gutes Konzept für die Infrastruktur das OCG 2.0, wie es so schön heißt, angezeigt oder angesprochen. Und du hast ja den Peter Kuhn auch im Podcast hier bei dir zu dem Thema schon interviewt gehabt. Genau. Ja, ich finde, das ist wunderbar beschrieben an dieser Stelle und ich glaube, das ist sogar ganz wichtig, dass es endlich mal von jemand schön und plastisch und plakativ beschrieben worden ist, weil meine Erfahrung ist das, dass einer der Hauptgründe, warum der Personalausweis oder die EID des neuen Personalausweises, neu ist er ja gar nicht mehr, genutzt wird, ist das, dass viele Menschen eine Unsicherheit haben, eigentlich gar nicht wissen, wie es funktioniert, das Ganze auch ganz gerne einfach einmal ausprobieren sollten, aber das macht man halt nicht und da ist eine Hemmschwelle da und diese Hemmschwelle zu überwinden, da hilft so eine schöne Beschreibung sicher auch. Was aber dann aus meiner Sicht schon ein bisschen problematisch ist, es wird dann in der Folge in dieser Beschreibung dann auch gesagt, dass eigentlich gar keine Anwendungen in einem privatwirtschaftlichen Bereich gibt und so weiter. Man beschreibt dann, wo die Liste der Apps ist, die dann fast leer ist und so weiter. Das stimmt natürlich aus meiner Sicht überhaupt nicht, sondern es gibt eine ganze Menge auch schöne Beispiele aus dem privatwirtschaftlichen Bereich. Da ist zum Beispiel gesagt worden, Banken würden das nicht einsetzen. Also man kann sich bei der Comdirect bei bestimmten Sparkassen, bei der Bank für Sozialwirtschaft zum Beispiel mit dem neuen Personalausweis auch authentifizieren. Und was man immer sehr gerne übersieht, das Postident-Verfahren, das kennt man von vielen anderen Dingen, also mit Videoident und Postschalter oder so, aber das funktioniert auch mit dem Personalausweis. Das heißt, alle Banken, die das Postident-Verfahren verwenden, kann man sich im Prinzip auch mit dem Personalausweis am Postident anmelden und dann sofort seine Daten übernehmen und dann kann man sich das ganze Videozeug und das Bankschalterzeug oder Briefträgerzeug alles sparen. Es funktioniert direkt mit dem Personalausweis und dann kann man sich zum Beispiel, also N26 wäre es ein Beispiel, wo man sich dann bei einer Bank anmelden kann mit Postident-Verfahren und dem Personalausweis. Wir haben für die Shownotes auch einen Link wieder, da gibt es ein eigenes Portal, wo man diese ganzen Anwendungen sich anschauen kann und dann ist unter anderem auch genannt worden, naja, dass SIM-Karten zum Beispiel nicht aktiviert werden können. Also bei Vodafone und SIM-Quadrat geht's, bei O2 und Telekom geht's leider nicht, aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, sondern dass halt einige nicht drauf aufgesprungen sind auf dem Zug und andere aufgesprungen sind. Genau, und zu dem Thema auf den Zug mit aufgesprungen kann ich nur eins sagen, ich bin seit fast Anfang an dabei, als dieser Personalausweis kreiert wurde und es gab große Runden, wo auch die Wirtschaft mit am Tisch saß und wo auch Demo-Anwendungen gebaut wurden, aber die Wirtschaft hat hier keinen Sinn gesehen und hat gesagt, wir machen das lieber ohne den Personalausweis, weil wir verlassen uns doch nicht auf eine staatliche Infrastruktur. Gab noch andere Argumentationen, aber die Wirtschaft saß am Tisch, die Wirtschaft war eingeladen und die Wirtschaft hat es nicht gemacht. Ja, leider. Aber es ist natürlich, also die Kritik an sich ist natürlich schon berechtigt, dass der Personalausweis nur dann einen großen Nutzen entfaltet, wenn er auch möglichst viele Anwendungsbereiche hat. Also es gibt zwei Punkte. Das eine ist das, Werbung für den Nutzen zu machen und den Leuten das einmal ein bisschen zu erklären. Wir machen uns ja immer lustig, dass man da eine Werbeaktion oder Marketingaktion bräuchte und das, glaube ich, ist auch wieder jetzt erkannt worden. Aber es ist natürlich auch so, es muss dann tatsächlich auch sinnvolle Anwendungsfälle geben und, wie im Podcast auch richtig gesagt worden ist, es muss auch das Personal in den Einwohnerbehörden in der Lage sein, dann den Leuten eine qualifizierte Beratung zu geben, also Anwendungsfälle auch aufzuzeigen, weil das ist auch völlig richtig. Kein Mensch wird das machen, wenn einem im Bürgerbüro schon abgeraten wird. Das hat im Ansatz wiederum auch schon der Bund erkannt und hat so rund um den elektronischen Personalausweis einen weiteren Online-Service gestrickt, der nennt sich Bund ID. Ja, das ist also eine Website. Und warum soll eigentlich nicht jedes Land eine eigene ID bauen? Weil es natürlich Quark ist. Sie machen es trotzdem. Viele. Ja, die Bund-ID. Große Errungenschaft in Deutschland, dass der Bund hier tatsächlich eine zentrale ID zur Verfügung stellt. Aber ich glaube, Peter, du hast ein bisschen was zur Historie dazu. Ja, mir geht's einfach um das. Hier wird das so sehr lustig oder übertrieben dargestellt, dass die Länder ja ihre eigene ID machen. Wenn man sich die Historie anschaut, geht es natürlich eigentlich genau andersrum. Die Länder haben viel früher als der Bund eine ID-Lösung entwickelt und bloß jetzt, also die Bayern-ID gibt es seit 2014 oder 2015 und die steht seitdem schon zur Verfügung und dann hat man eben die Kompetenzänderung durchgeführt in der Form, dass man eben dann gesagt hat, okay, 2017 mit dem Online-Zugangsgesetz und mit der Grundgesetzänderung ist der Bund mehr in diese Rolle gekommen. Das OZG hat dann diesen Portalverbund und die zentrale Identität quasi, die Nutzerkonten nochmal definiert. Und dann hat man versucht, das über den Bund aufzubauen. Aber es ist nicht so, dass die Länder jetzt aus Boshaftigkeit die Identität des Bundes nicht nehmen, sondern die Identitäten der Länder waren viel früher da und die waren auch damals zuständig und der Bund ist jetzt zuständig aufgrund der neuen Erkenntnisse und der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die verändert wurden. Und die Identitäten der Länder sind halt einfach noch übrig geblieben, wobei durch diese gegenseitige Anerkennung es durchaus möglich ist, auch eine Bundesleistung mit einer Identität aus Bayern beispielsweise zu verwenden. Genau, aber es springen jetzt immer mehr Länder auf diese Bundes-ID mit auf. Also sind, glaube ich, inzwischen 4, die Bundes-ID nutzen. Und ich würde mal so behaupten, das wird nach und nach der Großteil der Bundesländer werden die Bund-ID benutzen und keine eigene mehr. Weil es sind ja auch Kosten, die Länder dann eigentlich selbst tragen müssen. Aufbauend auf Bund-ID, den nächsten Online-Dienst des Bundes, nämlich eine Art Bundesverwaltungsportal. Ja, es gibt ein Bundesverwaltungsportal, das ist korrekt. Aber auch hier, da gibt es wieder dieses magische Wort, Portalverbund. Und zwar ist das Bundesverwaltungsportal steht ganz oben. Dann gibt es die Länderverwaltungsportale, die alle ihre Leistungen an das Bundesverwaltungsportal melden. Und in den einzelnen Ländern müssen die einzelnen Kommunen ihre Leistungen an die Länderverwaltungsportale melden. Das ist also eine ganze Kaskade. Das heißt, die Kommunen, die melden nicht ihre Leistungen direkt an das Bundesportal, sondern immer an die nächsthöhere Ebene, das ist das Land. Und das Land sorgt dafür, dass es an dem Bundesportal auftaucht. Trotzdem werden Online-Leistungen immer noch über Google gesucht, statt über das Bundesportal, weil auch hier fehlt Marketing. Aber Peter, du hattest, glaube ich, da noch ein anderes Thema dazu. Ja, also zum einen wollte ich das bloß nochmal verstärken, dass das halt auch quasi historisch gewachsen ist. Es gab erst die Länderportale und dann hat man das zusammengeführt zu einem Portalverbund. Das nächste ist das, die Kaskade geht ja noch einen Schritt weiter. Wir haben auch noch das Single Digital Gateway der EU, also die nächste Ebene, in der dann europaweit diese Leistungen zusammengeführt werden, mit der Idee, dass auch jemand aus Italien in Deutschland eine Leistung beantragen kann. Und ich habe letztes Mal gehört von einer Leistung, die ein Niederländer mit seiner niederländischen Identität in Deutschland auch beantragt hat, also über das niederländische Portal. Das geht durchaus, solche Dinge. Was man auch nochmal ein bisschen erwähnen sollte, es gibt sogar noch einen anderen Weg der Portale, nämlich das sogenannte Unternehmensportal. Und da ist es ja so, dass Unternehmen ja viel intensiver die Leistungen des Staates nutzen. Also ungefähr 100 Mal so intensiv nutzt ein Unternehmen die Leistungen im Vergleich zur natürlichen Person. Also beispielsweise, ich melde mein Auto alle paar Jahre um, die Firma Sixt meldet pro Jahr wahrscheinlich ein paar hunderttausend Autos an. Und Das bedeutet, dass für Unternehmen nochmal andere Rahmenbedingungen gelten mit Stellvertretung, mit Vertretungsberechtigungen und Ähnlichem. Es ist einmal jemand abwesend, es wechselt einmal jemand und da gibt es andere Rahmenbedingungen. Das ist alles berücksichtigt worden, indem das Onlinezugangsgesetz auch nochmal angepasst worden ist und spezielle Lösungen für die Unternehmen gebaut worden sind. Also an der Stelle hat man wirklich viel getan. Man muss aber auch sehen, das sind alles Dinge, die hat man erkannt, die hat man in den letzten 5 Jahren insgesamt und zum Teil nochmal, also das Unternehmensportal nochmal 2000, also vor ein paar Jahren angestoßen und da sind natürlich die ganzen Früchte noch nicht geerntet, das ist völlig klar an dieser Stelle. Peter, ich glaube, du hattest auch noch was dazu, weil Ulf und Philipp haben ja versucht, verzweifelt in Berlin, also im Bundesportal für Berlin, Online-Dienste zu finden. Ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also man kann das ja jeweils immer nachschauen, in Bayern sogar, wie viel jede Kommune einzeln anbietet und da hätten sie mal in Bayern schauen sollen. Also in München zum Beispiel über 160 Leistungen, in Nürnberg bietet glaube ich sogar noch mehr als München an. Viele kleine Gemeinden in Bayern sind weit über 100 Leistungen. Also da wäre schon was gegangen. Vor allen Dingen auch tatsächliche Online-Leistungen, nicht nur komische PDFs. Ja, PDFs sind ja nicht mehr konform, UCG-konform. Die findet man leider trotzdem im Bundesportal. Aber machen wir weiter mit einem meiner Herzensthemen. Das gute Stück heißt ePayBL. Ja, und auf der Website, die es für diesen Dienst gibt, heißt es so schön, ePayBL ist eine Plattform zur Integration von Zahlverfahren wie Kreditkartenzahlungen PayPal und GiroPay in elektronische Geschäftsprozesse öffentlicher Verwaltungen. So werden Parktickets, Urkunden und Bußgelder schnell und unkompliziert elektronisch zahlbar. Das wird sogar schon seit 2005 vom Bund und 10 Bundesländern entwickelt, also seit 17 Jahren. Interessanterweise nur wird es bis heute kaum genutzt. Ja, das weiß ich nicht, ob es kaum genutzt wird. Also auch da kann man sich den eGovernment-Podcast dazu mal anhören. Der Macher ist da auch, glaube ich, administrativ mit involviert. Der sagt, das wird jetzt halt von Bund und von 10 Bundesländern entwickelt und genutzt. Berlin zum Beispiel, ne, ist nicht mit dabei. Sonst hättest du vielleicht deine SMS-Dienste damit dann auch einkaufen können. Okay, ich fange gleich mal ganz hinten an. Nein, die SMS-Dienste hätte er nicht einkaufen können, weil das ist nämlich die Bezahlung von Bürgern bzw. Unternehmen gegenüber den Verwaltungen und nicht Verwaltung-Verwaltung-Bezahlung. Das funktioniert anders. Zum Thema Nutzung kann ich hier auch noch ganz deutlich sagen, ich darf leider nur die Zahlen nennen für Bayern. Da gab es im letzten Jahr über 3 Millionen Euro Umsatz über die ePayBL. Wir sehen da einen ganz starken Trend nach oben. Also ich denke, dass wir im nächsten Jahr die 3 Millionen, also schon in Richtung 4 Millionen gehen werden. Wir sehen hier tatsächlich, dass es hier einen großen Zuwachs gibt an Diensten, die hier genutzt werden und auch online bezahlt werden. Ich muss noch ein bisschen ketzerisch sagen, also wer noch nie was von ePayBL gehört hat und sich mit der Verwaltungsdigitalisierung beschäftigt, der hat sich auch noch nie mit Online-Bezahlen beschäftigt, weil das ist, wie gesagt, 10 Bundesländer und der Bund und inzwischen kommt jetzt dann wahrscheinlich ein 11. Land dazu, die das Ganze hier nutzen und bereitstellen. Und letztendlich, der Bürger, der soll davon ja auch nichts sehen. Der Bürger soll bezahlen und fertig. Der soll nicht sehen, das ist jetzt ePayBL, sondern der soll einfach die Möglichkeit bekommen zu bezahlen und idealerweise sieht das, wenn er in Hamburg bezahlt, genauso aus, wie wenn er in München bezahlt. Ja, wobei, also im Podcast wird er dann wortwörtlich fast erwähnt, ja, ich habe es noch nie gesehen, also kann es ja keine Bedeutung haben. Aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist es ja genauso, wie du sagst, man sieht ePayBL eigentlich nicht. Man erfährt vielleicht die Usability in diesem, wie es so schön immer heißt, Checkout-Prozess, den alle Online-Verfahren in irgendeiner Form haben. Also, dass irgendwann zu einem Zahlungsdienstleister gewechselt wird und dass dort dann das Ganze abgewickelt wird. Aber was sehe ich wirklich? Ich sehe, dass ich mit PayPal oder mit Visa oder mit Mastercard oder sonst was zahle. Das nehme ich als Benutzer wahr. Aber diese technische Abwicklung und den Zahlungsdienstleister dahinter, der da läuft, die sehe ich ja nicht, sondern das ist ja entscheidend für die Verwaltungsseite. Und was ganz wichtig ist, man hat hier sehr leistungsfähige Konzepte auch für die Verwaltung gefunden, um mit den Haushaltssystemen das Ganze dann entsprechend auch abzuwickeln. Aber auch da wieder mal, da gab es auch mehrere Folgen im eGovernment-Podcast, wo man das nachhören kann. Genau, und jetzt springe ich mal in unseren Aufzeichnungen. Ich habe jetzt spontan umorganisiert. Wir fangen jetzt erstmal das Thema, wie kommt denn eine Verwaltung an diese wunderschönen Online-Dienste? Zum Beispiel im sogenannten Fit Store präsentieren wir betriebsbereite digitalisierte Verwaltungsleistungen und bieten diese zur Nachnutzung an. Ja, ist natürlich im Prinzip eine gute Idee, ne? So eine Art App-Store für die Verwaltung. Ja. Ne? Es gibt da halt digitale Verwaltungslösungen, die kann man sich anschauen, klickt man und schon geht's los. Ne? Und es gibt ja in Deutschland einfach mehrere hundert Verwaltungsleistungen. Wie viele das wirklich sind, ist ein bisschen schwer zu schätzen. Manche sagen rund 370, das ist wahrscheinlich aber zu wenig. Das OZG beispielsweise geht alleine schon von rund 600 verschiedenen Verwaltungsleistungen aus. Im Zweifel ist es auch ein bisschen die Frage, was wirft man zusammen? Was betrachtet man als zwei unterschiedliche Verwaltungsleistungen? Klar ist jedenfalls, es sind viele, es sind mindestens hunderte, vielleicht sind es auch mehr als tausend. Philipp, und jetzt stellt sich die Frage, für wie viele Leistungen bietet denn dieser Store jetzt eine Lösung an? Es sind nicht 10. Auch nicht 100. Auch nicht 5, sondern 4. Last time we checked, 4 Softwareleistungen für Aufenthaltstitel, digitaler Bauantrag, Ausfuhr von Kulturgütern und einen digitalen Antrag für den Führerschein. Ja, da kann ich schon mal sagen, es sind inzwischen 6. Aber natürlich, der Fitstore, das darf man sich auch nicht vorstellen wie ein Online-Store. Auch hierzu werde ich eine Sendung verlinken, wo ich mich ausführlich mit den Verantwortlichen für den Fitstore unterhalten habe. Der Fitstore ist eine Lösung, also eine juristische Lösung, damit die Länder sich untereinander diese Dienste auch überhaupt bereitstellen können, weil wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland muss jede Verwaltung Leistungen ausschreiben. Und wenn jetzt so ein digitaler Bauantrag von einem Land entwickelt wird und der wird zur Verfügung gestellt und ein anderes Land möchte den gern nutzen, dann muss das andere Land diesen Dienst ausschreiben und dann kann sich die Privatwirtschaft drauf bewerben. Und ob dann der Dienst genutzt wird, der das andere Land gebaut hat, das steht dann offen. Deswegen hat man den Fitstore geschaffen, um hier die Möglichkeit zu schaffen, dass die Länder sich auch untereinander diese Dienste zur Verfügung stellen dürfen. Es ist leider nicht alles immer so einfach, wie es von oben her ausschaut, aber wir haben hier gesetzliche Regelungen. Ja, die kann man ändern, das ist, da muss ich vollkommen recht geben, aber es gibt hier Regelungen, die wir einfach einhalten müssen. Ja, was aus meiner Sicht auch noch, also das wird zwar erwähnt, wird aber dann relativ, sage ich mal, in eine andere Richtung abgewiegelt. Ich glaube, eine realistische Betrachtung ist auch, dass natürlich gerade im kommunalen Bereich die kommunalen Dienstleister hier eine ganz große Rolle spielen und dass das Angebot der kommunalen Dienstleister so ist, dass, also wir reden immer natürlich gern von Bayern, weil wir das besonders gut kennen, das sind Hunderte von Leistungen, die über die Dienstleister tatsächlich den Kommunen zur Verfügung gestellt werden und die brauchen die nur quasi kaufen und können die auch einsetzen. Was du vorher richtig gesagt hast, sie müssen es dann auch kaufen. Das heißt, sie müssen auch das Geld in die Hand nehmen. Es ist aber so, dass da auch Förderprogramme und alles Mögliche gab. Aber es ist ja so, die Realität ist nicht, dass die Leute im Fitstore das Ganze abwickeln, sondern die Realität ist, dass in vielen Fällen es Dienstleister gibt, die sich auf diese Dinge in der Verwaltung spezialisiert haben und dass es da durchaus ein sehr großes Repertoire an dieser Stelle gibt. Das andere ist, das man muss einmal sehen, also die Fitco ist einfach 2020 haben die den Betrieb aufgenommen, also die sind quasi gegründet worden erst nach Erlass des OZG und haben dann also ihren Betrieb Anfang 2020 aufgenommen und zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts von Lage der Nation hat es die also seit ungefähr eineinhalb Jahren oder was gegeben. Und der Fitstore ist ja dann erst eine Lösung gewesen, die entwickelt haben. Das heißt, das kann ja noch gar nicht etabliert sein, weil das eine der modernsten und neuesten Lösungen in dem Metier überhaupt ist. Und eins muss man auch noch sagen zur Verteidigung der Fitco. Die Fitco macht bisher einen guten Job dafür, dass sie zu wenig Leute haben und zu viele Aufgaben. Die Fitco ist der sogenannte Arbeitsmuskel des IT-Planungsrates. Die machen einen echten guten Job. Aber weil wir gerade von IT-Dienstleistern gesprochen hatten, da gab es auch noch ein Thema dazu. Was würden Sie denn denken, was waren so die größten Probleme, wo Sie so gemerkt haben, also hier komme ich jetzt wirklich an meine Grenzen. Das klappt jetzt eigentlich nicht mehr ganz so, wie ich mir das vorstellen würde. Ja, so wie es in technische Details gegangen ist, bin ich natürlich ausgestiegen. Da habe ich dann die Fachleute gebraucht und war wieder nur der Manager in Anführungszeichen. Ja, hier geht es darum, dass es ein IT-Leiter einer kleinen Kommune, der ist hier gefragt worden, wo er denn hier seine Probleme und Schwierigkeiten sieht. Aber Peter, ich glaube, du hast jahrelang in diesem Bereich gearbeitet. Your turn. Ja, ja, das Beispiel war ja in dem Fall sogar der Förster, der hier in einer ganz kleinen Gemeinde einfach als letzter in dieser Reihe zurückgetreten ist und deshalb den Job gewonnen hat. Das verkennt natürlich völlig die Situation, wie sie sinnvollerweise sein sollte und wie sie sich aber auch darstellt. Also erst einmal ist IT ein Profijob und nicht etwas, was der Förster nebenbei erledigen kann. Das ist völlig klar. Jetzt ist es so, es wird aber auch, und das muss ich auch dem Podcast ein bisschen ankreiden, es wird nicht ordentlich differenziert zwischen den IT-Berufen. Da wird also oft vom Admin nur gesprochen, aber es muss Leute geben, die Anforderungsmanagement betreiben. Es muss Leute geben, die konzeptuell unterwegs sind. Und in einem ordentlich organisierten IT-Betrieb ist es heute so, dass aus meiner Sicht da ganz viele hochprofessionelle Leute unterwegs sind. Also unter anderem wird im Podcast erwähnt, dass ein Bekannter eine große IT-Firma mit 80 Mitarbeitern hat. Nur mal so als Hinweis, die IT der Stadtverwaltung München sind 1500 Leute. Die AKDB, glaube ich, sind irgendwie 800 bis 1000 Leute oder sowas. Also wir sprechen da nicht von ganz kleinen Unternehmen und da gibt's genauso, also eine ganze Menge Leute, die einen Hochschulabschluss haben, da gibt's promovierte Leute und alles Mögliche. Das ist einmal das eine. Das zweite ist das, es geht nicht nur um die Qualität an der Spitze der Pyramide, sondern es geht natürlich auch um breite Basisqualifikationen. Das heißt, die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung müssen in dieser Basisqualifikation auch entsprechend mitgenommen werden. Und das ist eine gigantische Aufgabe. Und dann wird immer wieder gesagt, dass die Leute auf Papier zurückgreifen. Ja, unter anderem deshalb, weil sie auch gar nicht das Vertrauen zum Beispiel haben in die Digitaltechnik, weil sie da nicht die entsprechenden Schulungen gehabt haben und sagen, okay, es ist auch gesetzlich geregelt, dass das digitale Exemplar anstelle des Papierexemplars tritt und du kannst das Papierexemplar wegwerfen. Das muss man den Leuten halt einmal als Basisqualifikation auch entsprechend beibringen. Das nächste ist es, dass natürlich, das ist im Podcast an verschiedenen Stellen auch angesprochen, die Personalgewinnung, der Fachkräftemangel, die Bezahlung in der öffentlichen Verwaltung sicher auch ein Problem sind. Was aber, also das ist ein Riesenthema, aber auch hier gibt's durchaus Lösungen und man kann hier durchaus etwas tun. Aber wenn ich mit Gemeinden rede, dann hat man oft so das bisschen so das Gefühl, dass man meint, jetzt stellt man in der Qualifikationsebene 2, das ist also so das, was man früher gesagt hat, der mittlere Dienst, da stellt man halt noch ein paar Leute ein und die, die dann früher die Drucker geputzt haben und die Kabel angestopselt haben, die fangen jetzt an, auf einmal Konzepte zu schreiben und Sicherheitskonzepte abzuliefern und Risikomanagement zu betreiben oder sonst was. Das funktioniert natürlich nicht. Und da muss man die IT viel stärker professionalisieren. Das ist in den großen Einheiten auch passiert. Aber in einer Gemeinde mit 10, 12 Leuten ist das natürlich nicht die Realität. Und dann müssen sie die halt auch ihrer Dienstleister bedienen und nicht versuchen, alles selber zu machen. Das geht anders. Da haben wir schöne andere Beispiele. Aber die Realität ist natürlich oft wirklich so, dass der Förster dann die IT betreut. Genau. Und letztendlich, die kleinen Kommunen müssen nicht so eine große IT-Kompetenz aufbauen. Es gibt kommunale IT-Dienstleister, die auch in kommunaler Hand sind, wo die Kommunen direkten Zugriff drauf haben und sollen sich ruhig denen bedienen, die auch Großinfrastruktur zur Verfügung stellen. Und ja, da gibt es in jedem Bundesland mehrere. Jo, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und deswegen wurde mit dem OZG das Prinzip eingeführt, einer für alle, kurz EFA. So, die Idee ist irgendwie ganz gut. Ja, Software soll nicht immer neu entwickelt werden, weil die Verwaltung in den verschiedenen Ländern, Kommunen ja oft ähnliche Bedürfnisse haben, wird halt gesagt, okay, ein Land entwickelt ein Fachverfahren, eine Software, meinetwegen Wohngeld beantragen und dieses Fachverfahren wird dann den anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt. Das klingt im Prinzip gut, weil eben das Rad nicht immer neu erfunden wird. In der Praxis funktioniert das aber nicht, weil natürlich diese EFA-Software, die meinetwegen von Schleswig-Holstein gebaut wurde, in NRW dann auf einen ganz anderen Software-Zoo trifft, wo diese EFA-Software aus Schleswig-Holstein auch erstmal wieder eingebaut werden muss, weil es eben keine Standards gibt und weil dann erstmal wieder zusammengefrickelt werden muss, damit diese Daten da übertragen. Ja, es geht nicht nur um die Datenübertragung bei dem ganzen Software-Zoo. Es geht bei dem ganzen Software-Zoo auch um den Betrieb. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Das EFA-Prinzip ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Das EFA-Prinzip, und deswegen existiert auch der FitStore zum Beispiel, bedeutet, dass ein Bundesland einen Online-Dienst entwickelt, also am besten Ende zu Ende, und dass andere Bundesländer einfach so nachnutzen können, beziehungsweise die Kommunen in den anderen Bundesländern nachnutzen können. Das Land, was den Dienst entwickelt, kriegt sogar noch ordentlich Geld dafür vom Staat. Da gab es eine große Förderung von 3 Milliarden Euro insgesamt, die im Topf waren. Und da konnte sich das Bundesland oder konnten sich die einzelnen Bundesländer da Gelder abrufen und diese Online-Dienste im Rahmen vom OZG umsetzen. Es haben einige gemacht. Und eine meiner persönlichen großen Kritikpunkte an diesem ganzen Thema: Es haben viele gemacht auf irgendwelchem proprietären Basissystem. Ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast auch schon angesprochen mit Anke Domscheit-Berg. Es geht nämlich wesentlich besser und es geht auch Open Source und es gibt auch inzwischen Bundesländer, die das gezeigt haben, dass es Open Source geht. Aber ich gebe es mal ab an Peter, weil sonst rege ich mich noch weiter auf. Ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt. Also da ist einfach die Ideen, wie man zusammenarbeitet, die Ideen, wie man übergreifend Dinge auch zur Verfügung stellt, das ist auch nicht völlig neu. Also die Bundesländer haben zum Beispiel bei der Steuersoftware wirklich die letzten Jahrzehnte zusammengearbeitet und da hat es durchaus funktioniert, dass einer das Konto entwickelt hat und der andere halt die Berechnung entwickelt hat oder sowas. Das funktioniert schon länger so und da müsste man einfach mehr tun und da kann man auch mehr tun und dieses Silo-Denken, das ist an dieser Stelle natürlich durchaus schädlich. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, was auch vermeintlich immer für Behinderung für Digitalisierung steht. Wenn einmal der Datenschutzbeauftragte drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, die Vorgaben bei dieser Plattform in diesem IT-Kaufhaus, die sind korrekt und alle Apps, die da auftauchen, entsprechen den Datenschutzvorgaben, dann muss das halt nicht jede Kommune nochmal prüfen, sondern die weiß, ist geprüft, ist sauber, kann ich einsetzen. Ja, leider ist nicht ganz so. Die Kommunen haben trotzdem eine Prüfpflicht. Richtig, ja, es könnte eine zentrale datenschutzrechtliche Freigabe geben, die aber dann von allen Kommunen dann auch nochmal einzeln akzeptiert werden müssen. Und wenn der Datenschutzbeauftragte in einer Kommune sagt, die datenschutzrechtliche Freigabe von dem Bundesland XY, die akzeptiere ich nicht, dann muss er nochmal selbst eine neue machen. Und da sind die Kommunen zu angehalten, sogar verpflichtet dazu, weil alles, was sie einsetzen, müssen sie selbst auch geprüft haben. Das machen in vielen Fällen die IT-Dienstleister für die Kommunen. Manche haben dafür tatsächlich auch eine Freigabe, das zu tun. Aber die Kommunen müssen mindestens noch einmal sich die Software anschauen, gucken, wie sie funktioniert und ob sie auch fachlich genau das macht, was sie soll. Ja, es geht halt schlicht und einfach nicht nur um die Technik, sondern auch um die Implementierung. Und das ist an der Stelle wichtig. Auf der anderen Seite ist es schon so, das wird an anderer Stelle im Podcast ja auch erwähnt, dass der Datenschutz nicht die unüberwindbare Hürde für die Digitalisierung der Verwaltung ist. Und das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal zu bekräftigen, quasi, was hier gesagt wurde. Und wir haben in der Verwaltung oder als öffentliche Dienstleister quasi eine sehr gute Ausgangsposition, weil wir in der DSGVO im Artikel 6 einen eigenen Buchstaben haben, den Buchstaben E, der uns eben quasi die Verarbeitungskompetenz ermöglicht oder also die Verarbeitung zulässt. Und das ist erst einmal sehr angenehm. Das ist aber auch der Grund, warum man in letzter Zeit oft dazugelernt hat und die ganzen verarbeitungsfähigen Daten in die Gesetze mit reinschreibt. Hat man zum Beispiel in dem Corona-Kontext sehr umfangreich gemacht. Und wenn schon mal drinsteht, welche Daten verarbeitet werden, wenn das im Gesetz drinsteht, dann ist das relativ eindeutig. Was an der Stelle aus meiner Sicht auch sehr hilfreich ist, ist das föderale Informationsmanagement, das wir vorher schon erwähnt haben. In der Datenbank werden ja auch die Datenfelder genannt, die eben für die Verarbeitung notwendig sind. Das kann man also als Referenz auch hernehmen, kann sich darauf beziehen. Insofern ist es so aus meiner Sicht, Datenschutz ist kein Selbstläufer. Datenschutz ist auch nicht so, dass man es von einem zum anderen so ohne weiteres übertragen kann. Datenschutz ist aber auch nicht die Bremse, als die ja immer wieder dargestellt wird. Insofern ist das im Podcast dann im Fazit, glaube ich, ganz gut benannt worden. Genau, und nochmal kurz zusammenfassen, wir haben es in der öffentlichen Verwaltung wirklich einfach mit dem Datenschutz, weil alle Daten, die wir erfassen und bearbeiten oder verarbeiten dürfen oder müssen, stehen in Gesetzen und Verordnungen. Mal zurück zu Lukas Haas, den hatten wir ja schon in der ersten Folge. Der arbeitet immer noch im Straßenbauamt Borna im Landkreis Leipzig. Und da kommt es eben regelmäßig vor, dass er einen Menschen kontaktieren muss, der im Grundbuch steht. Ne? Straßenbauamt baut Straßen. Da ist es halt oft wichtig, Leute zu kontaktieren, die halt ein Grundstück haben, eben im Grundbuch eingetragen sind als Besitzer dieses Grundstücks. Und da muss man die halt mal kontaktieren. Was aber, wenn der Eigentümer eines Grundstücks umgezogen ist? Dann weiß natürlich auch die Gemeinde, dass er umgezogen ist, aber wer das nicht weiß, ist eben das Grundbuchamt. Ja, also in dem Podcast, dieses Beispiel, das hier genannt wird, das ist aus meiner Sicht ein wunderschönes Beispiel für das Thema, das da gerade behandelt wird, nämlich das Thema Registermodernisierung. Haben wir halt so ganz schöne Dinge, die nicht funktionieren, und da ist das so ein schönes, wunderbares Beispiel. Man muss sich das aber auch mal vor Augen führen. Wir wollten genau, also ich habe es vorher schon mal erwähnt, nach Erfahrungen des Dritten Reiches sehr dezentrale Datenverwaltung über die Bürgerinnen und Bürger haben, und deshalb haben wir ein Melderegister in jeder Gemeinde, deshalb haben wir ein Grundbuch bei jedem Amtsgericht und so weiter. Was das dann für Wirkungen hat, ist total interessant, weil man beispielsweise jetzt, war sehr schön, wo man es auch gesehen hat, wo es um die Sanktionen gegen Russland gegangen ist oder gegen die Oligarchen aus Russland, da hat man dann einmal versucht rauszukriegen, ja, welche Grundstücke besitzt denn diese Person? Und die Frage, die lässt sich nämlich interessanterweise gar nicht so einfach beantworten. Umgekehrt ist es natürlich sehr einfach. Also ich weiß genau, welches Grundstück von wem besessen wird. Aber wer wie viele Grundstücke und welche Grundstücke besitzt, die kann ich nicht abfragen, die Frage. Und das Beispiel eben mit die Verknüpfung Melderegister mit Grundbuchamt, die eben auch nicht gegeben ist im Podcast, das sind zwei so wunderschöne Beispiele, warum wir die Registermodernisierung brauchen. Und das ist sicher eine der großen Baustellen. Und Insider sagen, das ist eine größere Baustelle, als das OCG gewesen wäre. Wir haben eigentlich in unserem Lande kein Erkenntnisproblem. Die wesentlichen Grundlagen einer funktionierenden Digitalisierung der Verwaltung sind, glaube ich, allgemein bekannt. Aber wir haben in Deutschland ein relativ breites Umsetzungsproblem. Ja. Sie ist das Problem bisher nur völlig falsch angegangen. Beispiel ist dieses Online-Zugangsgesetz, wird Fassade gebaut. Und das Fundament fehlt und steht noch nicht. Es wird viel Geld verbrannt und Zeug gebaut, das wir wahrscheinlich in Zukunft einfach nur noch wegwerfen werden können. Und auch die Debatte, die jetzt weitergeht, natürlich Stichwort Erkenntnis, OZG ist nicht geil, gibt eine Debatte um OZG 2.0. Und auch da geht es nach dem, was ich so mitkriege, nicht in die richtige Richtung. Genau, das ist eigentlich eine hervorragende Zusammenfassung von den über 3 Stunden Lage der Nation. Und auch von den inzwischen 119 Podcast-Sendungen des E-Government-Podcast. Ja, wir wissen alle, was wir brauchen. Und ja, wir haben ein Umsetzungsproblem. Was noch dazu kommt, wir haben tatsächlich schon fast alles, was wir brauchen, da. Es ist auch schon fast alles, was wir brauchen, verfügbar. Allerdings ist es nicht verpflichtend einzusetzen. Ja, ich weiß es nicht, ob das schon sozusagen das Gesamtfazit war. Ich hätte nämlich schon an ein paar Stellen noch was zu sagen. Ja, dann bitte. Ja, also ich glaube, dass das Gesamtergebnis sicher sehr treffend dargestellt ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass an manchen Stellen schon ein bisschen überspitzt oder pauschalierend oder ich möchte auch sagen, fast ein bisschen effekthaschend manchmal das gesagt wird. Also da wird zum Beispiel sowas gebracht, dass die Geburtsurkunde über 250 Kilometer zu transportieren, das hätte man auch zu Fuß schaffen können oder sowas. Es geht halt nicht bei der Geburtsurkunde nur darum, die zu transportieren, sondern es geht natürlich auch darum, die anzufordern, die zu bearbeiten, die auszufertigen und dann zu übermitteln. Das heißt, manchmal macht man sich halt einfach ein bisschen zu leicht, wenn man der Verwaltung so überspitzt nur so einzelne Aspekte rausgreift. Oft fehlt aus meiner Sicht auch die zeitliche Einordnung. Das heißt, wir haben im Podcast zum Beispiel gehört über die COSIT, die Koordinierungsstelle für die Standards. Das ist eine aus meiner Sicht tendenziell eher, sage ich mal, relativ etablierte ältere Institution, die eher so ein bisschen reformbedürftig wäre, und die vergleicht man dann mit, oder schmeißt man in einen Topf mit der FITCO, die also, wie ich vorher ausgeführt habe, gerade so 1,5 Jahre alt ist. Und die Probleme sind aber völlig unterschiedliche der einen und der anderen Instanz und die werden aber in einem Atemzug quasi genannt. Dann, was aus meiner Sicht oft ein bisschen so der Punkt ist, mir ist nicht wirklich immer klar, wer adressiert wird. Ist die Politik adressiert? Ist die Verwaltung adressiert? Wie gesagt, manchmal gibt es Beispiele aus den verschiedensten Bereichen bis hin zu Justizverwaltung und Sozialversicherungsträger. Das ist für mich ein bisschen ein arg großer Bogen. Und das Ganze mündet dann in dem allerersten Satz, in dieser Schlussfolgerung, die der Thorsten auch vorher eingespielt hat, nämlich, dass wir 20 Jahre Nachholbedarf gegenüber anderen Ländern haben. Und wenn man sich das einmal vorstellt, also was war vor 20 Jahren, da gab es keine Wikipedia, da gab es kein Google Earth, da gab es Windows XP, da gab es kein DSL oder zumindest kein vernünftiges DSL und so weiter und so fort. So schlimm ist es in der Verwaltung bei weitem nicht. Also 2010 hat man mit Social Media gestartet, Facebook ist 2004 gegründet worden. Also so ganz dramatisch ist es nicht. Und hätten sie gesagt, wir sind 5 bis 7 Jahre hinten dran, dann hätte das Ganze also irgendwo schon verstanden. An einer Stelle haben sie aus meiner Sicht wirklich einen Punkt, nämlich es gibt tatsächlich eine Sache, nämlich das X-Road, also die Lösung in Estland für den Datenaustausch, die ist wirklich von 2001. Also insofern auch hier wirklich eine Lösung, die über 20 Jahre ist. Genau, aber das X-Road, das Thema ist ja das Thema Infrastruktur. Und das haben Sie ja ganz deutlich auch gesagt. Infrastruktur muss vom Staat gestellt werden und das haben die Esten einfach mal besser gemacht. Ja, aber ich glaube, es gibt auch einfach ganz viele positive Beispiele aus dem Bereich des allgemeinen Lebens. Also ich habe vorher die Kita-Anmeldung oder das Handyparken schon genannt, aber wir haben ja auch so Dinge, Strom- und Wasserzähler ablesen, Wahlbenachrichtigung, die Monatstickets, die Parkleitsysteme, die digitale Stadtplanung. Das sind alles so Dinge, da passiert eine ganze Menge und da sind wir an manchen Stellen auch wirklich von anderen Staaten sozusagen auch beobachtet. Und für mich gibt es aber auch noch eine ganze Menge Dinge, die Sie in der ganzen Sendung nicht angesprochen haben, die ich aber durchaus interessant finden würde. Also einmal diese großen Rankings, die es ja gibt, die Ländervergleiche, da gibt es ja, sage ich mal, Studien dazu, da gibt es den DESI-Index, die OECD-Untersuchung, den E-Government-Index, den Digital-Index und so weiter. Das heißt, es gibt auch wissenschaftliche Studien über den Stand der Umsetzung. Dann, was gar nicht angesprochen wurde, was aber für mich schon ein wichtiger Punkt ist, ist diese sichere und datenschutzkonforme Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung. Also das Thema der Portale. Da sind zwar die Portale ganz allgemein genannt worden, dass man aber E-Mail, dass das nicht so unbedingt die sicherste Art und Weise ist, vertrauliche Informationen zu übermitteln, das sollte sich rumgesprochen haben. Insgesamt das Thema IT-Sicherheit ist für meine Begriffe überhaupt nicht angesprochen worden. Haben aber die letzten Tage sozusagen in der Presse rauf und runter durch die Sabotageakte und alles Mögliche gehört. Dann hätte man aus meiner Sicht viel mehr über die Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung sagen können und dieses unnötige Sicherheitsdenken und diese fehlende Fehlerkultur, das sind Themen, da hätte man sich also aus meiner Sicht, glaube ich, ein bisschen mehr damit beschäftigen können. Und dann gibt es auch noch so andere Themen, die in der Digitalisierung immer eine Rolle haben. Mitwirkung, Teilhabe, Transparenz des Verwaltungshandelns. Das sind so Themen, die auch durchaus, sage ich mal, da könnte die Lage der Nation noch mal einen anderen Podcast drüber machen. In dem Zusammenhang fällt mir übrigens gerade ein, also da gibt es dann also ganz kernige Aussagen, würde man nur gerade Webanwendungen verwenden, dann müsste man nichts mehr auf dem Arbeitsplatz installieren und barrierefrei wäre es auch, wenn man den Webbrowser verwenden würde. So einfach geht's nicht und auf solche einfache Lösungen wären wir in der Verwaltung auch gekommen, würde ich mal sagen. Also Barrierefreiheit ist nicht dadurch gegeben, dass ich den Webbrowser verwenden kann, sondern da ist allerdings die Farbwahl in dem Webbrowser wäre zum Beispiel schon, also wenn ich rote Schrift auf schwarzem Hintergrund oder sowas mache, dann war das durchaus katastrophal für die Barrierefreiheit und das kann in jedem Browser natürlich auch erledigen. Also mein Fazit wäre, dass wir schon ein ganz großes, komplexes Gesamtthema haben und dass da die Lage der Nation, die Folgen 301 und 302 sicher eine der umfassendsten Beschäftigungen mit dem Thema sind, dass es aber trotzdem nur schlaglichtartig bleiben kann und das soll die Leistung keineswegs schmälern, sondern das soll durchaus deutlich machen, wir haben ein komplexes Thema, wir haben ein Thema mit vielen Unsicherheiten und da hilft natürlich der e-Government-Podcast immer weiter, also von dem her auch die folgenden Ausgaben immer fleißig werden. Ja, dass das Thema komplex ist, zeigt ja tatsächlich, dass es so viele Folgen vom E-Government-Podcast gibt, dass es einfach nicht in zwei Sendungen abgetan ist. Aber bei all dem, was wir gerade gesagt haben, die allgemeine Zusammenfassung und dass sich Podcaster, die sich sonst normal um Politik kümmern, hier einen so umfangreichen und gute Zusammenfassung von dem ganzen Thema Verwaltungsdigitalisierung, ja, natürlich in manchen Punkten nicht ganz korrekt und nicht, vielleicht nicht ganz tiefgehend gemacht haben, ist hervorragend. Endlich bekommt das Thema auch Aufmerksamkeit in Bereichen des öffentlichen Lebens, die ich zum Beispiel mit dem E-Government-Podcast nicht erreiche und die ich auch nicht erreichen kann, weil ich teilweise sehr nerdige und fachliche Themen habe. Also ich habe das durchaus erlebt, dass wir am jetzt hätte ich beinahe gesagt, am Stammtisch im Wirtshaus über die Podcast-Folgen der Lage der Nation diskutiert haben in diesem Fall. Das stimmt, da war ich auch schon das eine oder andere Mal dabei. Ja, also Lage der Nation, eine große Empfehlung. Aber jetzt muss ich noch eins zum Abschluss einspielen. Trockene und dröge Thema. Ja, trockenes und dröges Thema, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Für meine Begriffe ist das Thema Verwaltungsdigitalisierung derzeit eines der spannendsten Themen, die in Deutschland gerade laufen und passieren. Und mir macht es großen Spaß und große Freude, hier immer wieder neue Themen aufzudecken und auch Leute mir einzuladen, die was wissen, die mehr wissen als ich und die mir und auch meinen Hörerinnen und Hörern echt was beibringen können. Und auch, dass Peter jetzt so oft dabei ist, finde ich großartig. Danke, Peter, dass du auch wieder hier bei der Sendung dabei warst. Ja, was ich halt auch finde, es gibt so wahnsinnig viel engagierte Leute in der Verwaltung, die uneigennützig sich auch organisieren, sich einbringen. Wir merken das auch immer wieder in dem Afterwork vom E-Government-Podcaster, dass sich da Leute treffen, die wirklich mit Herzblut bei der Sache sind und hier versuchen, für die Allgemeinheit etwas zu bewegen. Und das finde ich immer wieder total faszinierend. Anka hat die neulich die Goldstücke genannt oder die Gold Nuggets genannt. Genau. Und die gibt es und es gibt wirklich große Hoffnung, dass die öffentliche Verwaltung hier große Schritte vorangeht. Aber damit möchte ich abschließen. Vielen, vielen Dank einmal an Ulf und Philipp für die tolle Sendung und einmal an Peter, dass du mich hier unterstützt hast bei der Reaction On auf diese beiden Podcast-Sendungen. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Bis demnächst. Alles Gute, gute Nacht. We'll be right back. fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.